Kapitel 2. Aufgabe 2.1a. Sie hören zwei Gespräche. Dialog 1. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Herr Becker? Ja. Ich bin Anna Brett von der Firma Norco. Wie bitte, wie war Ihr Name? Brett. Ach, guten Morgen, Frau Brett. Guten Morgen, Herr Becker. So, gehen wir? Mein Auto steht draußen. Dialog 2. Guten Tag, bitteschön. Guten Tag, mein Name ist Kullmann von der Firma Hansen & Co. Ich habe einen Termin bei Frau Andersen. Einen Moment bitte, ich rufe an. Ja, Frau Andersen kommt gleich. Möchten Sie so lange Platz nehmen? Ja, danke. Ach, Herr Dr. Kullmann, guten Tag. Schön, Sie wiederzusehen. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Gut, danke. So, kommen Sie bitte mit ins Büro.